Komm, lass die Sonne scheinen auf jeden Menschen, egal ob groß oder klein. Komm, lass die Sonne scheinen, öffne dein Herz und lass sie raus. Oh, komm, lass die Sonne scheinen auf jeden Menschen, egal ob groß oder klein. Komm, lass die Sonne scheinen, öffne dein Herz und lass sie raus. Oh, ich habe viele Stiche in mein Herz ertragen. Ich habe Tränen geweint und noch ist nichts verheilt. Und ich warte auf den Tag, an dem die Sonne scheint. Und die Dunkelheit ist weit entfernt. Weiterhin hoffe ich, dass alles besser wird. Und eines Tages ist alles okay. Weiterhin glaube ich, dass sich das alles lohnt. Und meine Mühe ist nicht vergebens. Komm, lass die Sonne scheinen auf jeden Menschen, egal ob groß oder klein. Komm, lass die Sonne scheinen, öffne dein Herz und lass sie raus. Oh, oh, komm, lass die Sonne scheinen auf jeden Menschen, egal ob groß oder klein. Komm, lass die Sonne scheinen, öffne dein Herz und lass sie raus. Das Leben hat harte Seiten, das war immer so. Und es wird noch so bleiben, dennoch seid doch froh. Man sagt, früher war's besser, doch dem stimme ich nicht zu. Ich bin glücklich, jetzt zu leben und ich stehe das durch. Also öffnet eure Herzen und fasst neuen Mut. Lasst uns zusammen gehen in das Morgenrot. Wir kämpfen weiterhin gegen den Tod, sind für Liebe und Leben, ey yo. Komm, lass die Sonne scheinen auf jeden Menschen, egal ob groß oder klein. Komm, lass die Sonne scheinen, öffne dein Herz und lass sie raus. Wow, wow, wow. Komm, lass die Sonne scheinen auf jeden Menschen, egal ob groß oder klein. Wow, lass die Sonne scheinen, öffne dein Herz und lass sie raus. Wow, wow, wow. Lass sie einfach raus.